Zweite Sure, die Kuh. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Elif Lam Mim. Dies Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Leitung für die Gottesfürchtigen, die da glauben an das Verborgene und das Gebet verrichten und von unserer Gabe spenden, und die da glauben an das, was auf dich herabgesandt ward, und herabgesandt ward vor dir, und fest aufs Jenseits vertrauen. Diese folgen der Leitung ihres Herrn, und ihnen wird's wohlergehen.